WDR 5. Neugier genügt. And time to pay off. I get this job in a piss factory inspecting pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. Alles, was in einem 16-jährigen Mädchen das unstillbare Bedürfnis erweckt, sein Elternhaus in Deptford Township, New Jersey zu verlassen und der Öde der Provinz zu entfliehen, hat Patti Smith in dieses Gedicht gepackt. Arbeit in der Piss Factory, einer Fabrik, in der Klosetts hergestellt werden, das Gegenteil von Leben. Mit 19, noch in New Jersey, wurde Patti Smith schwanger, weil niemand ihr verraten hatte, wie Verhütung funktioniert. Das Baby gab sie zur Adoption frei und machte sich auf den Weg nach New York, in das Abenteuer der großen Stadt. Ich werde gehen, ich werde abhauen von hier. Ich krieg den Zug und fahre nach New York. Ich werde jemand sein, ein großer Star werde ich sein und nie zurückkehren, niemals zurückkehren. In ihrer Tasche steckten ein paar Dollar und ein Buch, das den Trost enthielt, der sie all die Widrigkeiten des Lebens in der Provinz überstehen ließ. Arthur Rimbauds Illumination. Wortbilder aus Gedankenfetzen. Vielleicht Traumvisionen, vielleicht auch Halluzinationen im Absinthrausch oder auch Erleuchtungen. Auf jeden Fall Texte, die sich logischer Deutung entziehen. Patti Smith trieb sich in New York herum ohne festen Wohnsitz. Sie jobbte, sie zeichnete, schrieb Gedichte und wartete auf ihre Stunde. Anfang der 70er Jahre schloss sie sich dem Poetry Project of St. Mark's Church an, wo sie durch Lesungen eigener Gedichte auffiel. Patti Smith schrieb für ihre Auftritte, für schnellen Wortschwall, für kurze, hintergründige Zeilen. Sie mischte Hochsprache mit Gossenjargon zu einem ureigenen Rap, bevor irgendjemand von Rap sprach. Aber dann wurden ihr die Grenzen des gesprochenen Wortes zu eng. Patti Smith ging einen Schritt weiter und engagierte einen Gitarristen als Begleiter. I don't know how I would have evolved because the thing about Lenny. Ich weiß nicht, wohin ich mich entwickelt hätte, wäre mir nicht Lenny Kaye über den Weg gelaufen. Was Lenny von allen anderen unterscheidet, ist, dass er da war, um meine Idee weiterzuentwickeln und zu vergrößern. Ich will nicht sagen, er sei vollkommen selbstlos gewesen, aber künstlerisch war er vollständig für mich da. But he was completely there for me. 1974 war das Projekt Patti Smith Band so weit gereift, dass die ersten Studioaufnahmen beginnen konnten. 1975 erschien Horses, das Debütalbum, und es sorgte für einigen Medienwirbel. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, Pot of Thieves, Wild Card. When we recorded my first album Horses, my mission and the collective band mission was really on one level to merge poetry and rock and roll. Als wir mein erstes Album Horses aufnahmen, lautete unsere Mission, Dichtung und Rock'n'Roll zu verschmelzen. Junge Leute wie ich, die ein bisschen verrückt daherkamen, wurden in ihren kleinen Städten regelrecht verfolgt. Man wurde nicht bloß wegen sexueller Neigungen angegriffen, man wurde wegen allem Möglichen attackiert. Dafür ein Künstler zu sein, anders zu sein, eine politische Meinung zu haben, einfach nur frei sein zu wollen. Ich habe Horses aufgenommen, um meine Verbundenheit mit all diesen Menschen zu verdeutlichen. And I really recorded the record to connect with these people. Johnny, the poet, disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling he's been surrounded by. Irritierend, wenn nicht gar provozierend, wirkte auch das Cover von Horses, ein Schwarz-Weiß-Foto von Robert Mapplethorpe. Plötzlich tauchte da ein völlig neues Frauenbild auf. Kein Minirock, der Beine frei lässt, kein knappes Oberteil, das einem Busenraum gibt, keine Schminke, kein Lippenstift, nichts, was Frauen sexy erscheinen lässt. Eher wirkt sie wie ein hagerer Junge, in sich gekehrt, aber cool und entschlossen. I know people really liked it. I know the record company didn't. Die Leute mochten das Foto, die Plattenfirma nicht. Meine Haare waren durcheinander. Sie verstanden es nicht, es war zu weit weg von ihren Vorstellungen einer Frau. Sie haben tatsächlich versucht, mein Haar zu retuschieren, aber ich habe für das Foto gekämpft. Es verschaffte Robert sofort eine riesige Beachtung. Durch dieses Foto ist die Öffentlichkeit auf ihn aufmerksam geworden. It gave Robert some instant attention. It really helped, you know, launch his work into the public consciousness. Patti Smith kannte Robert Mapplethorpe schon seit 1967. Kaum in New York eingetroffen, hatte sie ein Zimmer in einer Wohnung gefunden, in der auch Mapplethorpe wohnte. Just Kids heißt das Buch aus dem Jahre 2010, in dem Patti Smith die Geschichte ihrer Beziehung erzählt. Es ist die Geschichte zweier gleichgesinnter junger Künstler, die sich in unterschiedlichen Genres auf den Weg machen, berühmt zu werden. Sie als Dichterin, er als Fotograf, der mit großformatigen Bildern männlicher Geschlechtsteile die Kunstwelt in Aufruhr versetzte. Mitte der 70er Jahre, als die Rockszene zunehmend an ihren eigenen Klischees zu ersticken drohte, wirkte Patti Smith wie eine neue Hoffnung. Diese wortgewaltige Form des Rock'n'Roll kam frisch, provokant und voller ungestümer Energie daher. Da präsentierte sich eine Künstlerin, die etwas gewagt und gewonnen hatte. In terms of our place in rock and roll, just to create some bridge between. Was unsere Position im Rock'n'Roll angeht, so wollten wir eine Brücke schlagen zwischen den großen Künstlern, die wir gerade verloren hatten. Jim Morrison zum Beispiel oder Jimi Hendrix. Und wir wollten Raum schaffen für eine neue Garde, zu der ich mich selbst noch nicht einmal gezählt habe. Ich habe mit Bands wie The Clash gerechnet oder den Ramones oder Television. Eine neue Generation, weniger materialistisch, mehr verbunden mit den Leuten, weniger glamourös. A new breed would come and they would be less materialistic, more bonded with the people and not so glamorous. Horses brachte Patti Smith weltweit in die Schlagzeilen der Rockmagazine. Mit dem Nachfolger Radio Ethiopia konnte sie die Erwartungen allerdings nicht erfüllen. Mit Easter, ihrem dritten Album, gelang Patti Smith dann der große Durchbruch. Vor allem, weil das Album mit Because the Night eine echte Hitsingle aufwies, die sogar im Mainstream-Radio zu hören war. Nach 1979, nach 4 Jahren im Rock'n'Roll-Zirkus, nach ihrem 4. Album Wave, trat Patti Smith von der Bühne ab. Nicht einmal ihre Band hatte sie von ihren Plänen informiert. Jahre zuvor hatte sie einem New Yorker Journalisten erzählt, dass sie gar nicht Künstlerin werden wollte, sondern die Geliebte eines Künstlers. Jetzt war es soweit. Der Künstler hieß Fred Sonic Smith und war ein Jahrzehnt zuvor Mitglied der bis heute legendären Band MC5, der ersten linksradikalen Politrock-Band der Rockgeschichte. In 1979, when I quit on the cusp of that type of success. 1979, als ich aufhörte, da war ich auf dem Höhepunkt des Erfolgs. Ich habe die Anerkennung genossen, aber ich hatte es noch nicht einmal auf eine goldene Schallplatte in Amerika gebracht. Der finanzielle Erfolg hatte also noch gar nicht richtig begonnen. Das hat natürlich unser Einkommen sehr begrenzt, aber das war uns egal. Fred und ich haben ein sehr einfaches Leben gelebt, sehr frugal, aber wir hatten alles, was wir brauchten. And we were frugal. We had everything we needed. Vom gefeierten Rock'n'Roll-Star zur Hausfrau in wenigen Tagen. Patti Smith hat etwas vollbracht, das nur wenigen bisher gelang. Sie verließ den Rock'n'Roll-Zirkus, ohne zu sterben. Stattdessen zog sie sich aufs Land zurück und lebte in einem Dorf nördlich von Milwaukee, unerreichbar für Journalisten wie für gute alte Freunde. Im Januar 1987 starb Sam Wagstaff, Robert Mapplethorpes langjähriger Freund und Förderer, an den Folgen von AIDS. Für Patti Smith war es der Beginn einer langen Reihe schmerzlicher Abschiede. Im März 1989 starb Robert Mapplethorpe ebenfalls an AIDS. Fred Smith, ihr Ehemann, starb im Dezember 1994 im Alter von nur 46 Jahren, einen Monat vor ihrem eigenen Bruder Todd. Und Patti Smith schrieb einen Song, Paths That Cross, Wege, die sich kreuzen. I wrote this song for Robert. Ich habe den Song für Robert geschrieben, aber ich habe nicht vorausgesehen, dass ich ihn bald hören und an meinen verstorbenen Mann denken würde, an meinen verstorbenen Bruder, an Richard Soul, der so wunderbar Keyboards auf The Soul of Life spielte. Der Song hat eine Menge Verluste gesehen. So the song has seen a lot of loss in its wake. But this song had a long, long life after that. Dieser Song hat ein langes Leben. Viele Leute, die einen ihrer Lieben verloren, haben dieses Lied bei der Beerdigung gespielt, bei den Totenwachen. Sie haben mir Bilder geschickt mit den Grabsteinen, auf denen Zeilen aus dem Song standen. Path That Cross wurde für viele Menschen, die ihren Liebsten verloren haben, vor allem durch AIDS, zu einem Moment des Trostes. It really became within a certain community a song of comfort for a lot of people who lost their loved ones. By the end of 94, I was truly devastated. Ende 1994 fühlte ich mich als menschliches Wesen regelrecht verwüstet. Ich hatte zwei kleine Kinder und war so erschöpft, dass ich nicht mehr arbeiten konnte, nicht mehr schreiben, nicht mehr dichten. Aber der Impuls, kreativ zu sein, war noch da. Eines Tages griff ich zu meiner alten Polaroid-Kamera und machte ein paar Fotos. Es gefiel mir, die Polaroid ist so direkt und unmittelbar. Sie gab mir das Gefühl, ein schönes, kleines Werk zu schaffen, ohne großen physischen Aufwand. Patti Smith ist der Fotografie treu geblieben. Und hin und wieder kann man ihre Fotos auch in Ausstellungen sehen. Zuletzt im Oktober im Rahmen der Biennale in Wien. Patti Smith kehrte schließlich nach New York zurück. Alte Freunde erleichterten ihr die Rückkehr in den Rock'n'Roll-Zirkus. Bob Dylan nahm sie 1996 mit auf Tour und Michael Stipe, der Sänger von R.E.M., verewigte ihr Comeback in einem Fotoband. Ihr erstes Album nach mehr als 10 Jahren Pause erschien noch im selben Jahr. Titel Gone Again. Patti Smith hat sich immer auch als politische Künstlerin verstanden. Dass ein Song, den sie Jahre zuvor noch mit ihrem Ehemann Fred zusammengeschrieben hatte, plötzlich im Jahre 2004 zu einer vielgesungenen Hymne wurde, hat sie Bruce Springsteen zu verdanken. Der machte People Have the Power zur Erkennungsmelodie der Vote for Change-Kampagne, mit der er die Abwahl von George W. Bush betrieb. Sechs Alben und 4 Bücher hat Patti Smith seit 1996 veröffentlicht. Die nervöse Unruhe der frühen Jahre ist einem souveränen Umgang mit den Mitteln der Rockmusik, der Lyrik und der Performance gewichen. Just Kids, ihre Erinnerungen an die Zeit mit Robert Mapplethorpe, erwies sich als internationaler Bestseller. Das Hörbuch hat sie selbstverständlich selbst gesprochen. Dazu Ausstellungen ihrer Fotos in so renommierten Orten wie der Londoner Trolley Gallery. Für ein Buch der Künstlerin und Fotografin Jessica Lang schrieb sie den Begleittext. Und so nebenbei trat sie auch noch in Jean-Luc Godards Film Sozialisme auf. Zurzeit schreibt sie an einem Krimi, der in London spielt. In the garden of consciousness lies in fertile mind the dormant seed. Blooming into charity. I think there's two aspects of creation. One is, as William Blake speaks of, we all have, we all possess the creative impulse. Ich glaube, es gibt zwei Arten der Kreativität. Die eine ist, wie William Blake sagt, bei allen Menschen vorhanden. Es ist der kreative Impuls. Jeder von uns hat das Recht und die Möglichkeit, sich auszudrücken, in welcher Form auch immer. Dann gibt es aber auch Leute mit einer wahren Berufung. Das ist dann eine andere Ebene. Jeder kann kochen, aber es gibt auch gesegnete Leute, die auf mystische Art kochen. Jeder von uns kann etwas pflanzen, aber manche von uns schaffen Gärten wie Paradiese. Ich glaube an die besondere Berufung. But certain people create gardens that are like paradise. I believe in this special calling. Come on, come on, gather round, discard your Sunday shoes. Heute wird Patti Smith 70 Jahre alt. Sie zählt zu den Veteranen des Rock'n'Roll, zu denjenigen, die dafür bewundert werden, dass sie ihre Strahlkraft behalten haben. Vom bürgerlichen Feuilleton wird sie genauso geschätzt und verehrt wie von Fans, die jünger sind als ihre eigenen Kinder. Ihre Meinung ist gefragt, zu künstlerischen Dingen wie zum Lauf der Welt. People keep saying, oh, what would you tell, you know, younger generations? Die Leute fragen mich oft, was würdest du der jungen Generation von heute raten? Ich würde den jungen Leuten raten, zornig zu werden, sich verarscht zu fühlen, zu erkennen, dass sie vollkommen ausgebeutet werden. Kapital und Regierungen haben die Welt übernommen. Es ist immer dasselbe. Irgendjemand übernimmt die Welt und das Volk hat dafür zu zahlen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir alle uns unsere Welt zurückholen. I think it's really time for us all to take hold of our world. I took a walk out to the sun, but I just couldn't take it. I followed a dream. It was circular. Just Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.